liegt auf dem Dicken. Hilfe, hilf dem Dicken! Die Kampfschwimmer des King of Queens werden in dieser Folge vorerst auf Eis gelegt. Dicken und Kelly haben einen zweiten Braten in der Röhre und freuen sich schon darauf, wenn die holde Maid wieder werfen kann. Als Doug und Carrie vom Glück ihrer Freunde hören, überlegen sie sich die Vor- und Nachteile eines Kindes und kommen vollkommen überraschend zu der Erkenntnis, dass eine kleine Kackmaschine überraschend wenige Benefits bringt. Und welche Brut aus ihren Lenden das Licht der Welt erblicken würde, wollen sie sich erst gar nicht vorstellen, weshalb sie die Geburt des Antichristen in die Hände des Schicksals legen, während sie auf eine Ampel zurasen. Wenn ich's über die Ampel schaffe, dann machen wir ein Baby. Das ist besser als eine vernünftige Diskussion. Carrie manipuliert zum Wohlergehen der Menschheit das Schicksal und bleibt einfach stehen, obwohl die Ampel noch immer grün ist. Doch als sie am nächsten Tag erfährt, dass sie in ihrer Firma bei den Beförderungen erneut übergangen wurde, entscheidet sie sich nun doch wieder für einen kleinen Hosenpupper und Doug ist sofort an Bord. Lass uns einen Heffernen machen. Alles liegt erneut in den Händen des Schicksals, welches sofort Deacon und Arthur schickt, die Zweifel in Doug sehen. Na klar, ich hab doch dafür bezahlt. Denkst du, ich will das verpassen? Hören Sie sofort auf, dahin zu sehen. Schließlich bekommt Carrie auch noch ihre Beförderung, weshalb wir dem Schicksal Respekt zollen müssen. Verflixt nochmal. Ich habe mich entschieden, ein Baby zu bekommen. Trotzdem beginnt Doug sein Rohr zu verlegen, doch einen Augenblick bevor es zu sprudeln beginnt, entscheidet sich Carrie vollkommen überraschend gegen die Verantwortung und legt die Aktion vorerst auf Eis. Du willst wirklich warten? Ja. Dann beweg dich nicht. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.